wir Neutronen. Hier, dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das letzte sein. Hier, nur noch Staub und Gestein ausgebrannt, alle Zeit auf der Erde sein. Kein Gott, unsere Welt zu erhalten. We'll be right back.